Der Morgenstern. An keinem anderen Ort der Welt ist es möglich, den Morgenstern mit solch eindrucksvoller Klarheit zu sehen wie am chilenischen Himmel. Ich habe beschrieben, wie mir jenes Feuerzeichen tiefen, benetzten Lichtes in einem vergangenen Tagesanbruch erschienen ist, als ich meine Einweihung erhielt. Es hat mich niemals verlassen, so als ob von dort aus, von der Mitte jener fernen und angedeuteten Welt, mir die Botschaften zugesandt würden, die mein geistiges Leben leiten. Venus ist der doppelte Stern Luzifers, Quetzalcoatls, Wotans. Es ist ein dualer Stern, denn er ist auch der Abendstern. Er verhält sich gleichmütig, fremd gegenüber der Wiedergeburt und dem Neigen des Lichtes der goldenen Sonne. Er kündigt die Auferstehung und die Götterdämmerung an. Die Mapuches nannten den Morgenstern Oyehue und den Abendstern Yepun. Er erschien auf ihren Emblemen und die Flagge Chiles hat ihn mitsamt seinen Farben aufgegriffen. Er ist somit der einsame Stern Chiles, der dieses Land bewacht und beschützt. Es gibt keinen einsameren Stern als diesen. Er erscheint allein am Himmel vor allen anderen, beinahe wie eine Sonne, um uns etwas anzukündigen bei Tagesanbruch, bei Anbruch der Nacht. Und was er ankündigt, ist ein unbekanntes geistiges Ereignis, eine Botschaft, ein Geheimnis, das es zu entziffern gilt. Man sagt, dass der Morgenstern Luzifer ist, aber auch, dass er Quetzalcoatl ist, das schönste Licht, die Krone des Gral. Sein Tag ist der Freitag, seine Zahl die 13, weil er eine künstliche Sonne ist. In Wahrheit ist er eine Tür zur schwarzen Sonne. Daher kommen die Botschaften des grünen Strahls. Auch treten in diese Ebene der Äußerung die Wesen anderer Universen, die Divyas, die Siddhas, in den Vimanas ein. Von dort kam der Führer, verkörpert für kurze Zeit und ist von dort auch wieder aufgebrochen. Durch jene Tür ist auch mein Meister gegangen und über sie nimmt er noch immer Verbindung mit mir auf. Es ist das mittlere Fenster des Inka, des Huiracocha und der Mama Oklo und es ist auch die Welt des Amor, wo meine ewige Armada mich erwartet. Für die Hyperborea des Südpols ist Venus Oyehue ein außerhimmlisches Zeichen. Es ist der Stern der Kriegereinweihung, die Domna, für welche die Krieger Wotans ihr Leben geben werden. Es ist die Walküre, die sie jenseits des Todes erwartet, um ihnen den Becher mit dem Trunk der Unsterblichkeit zu reichen, wenn sie treu bis zum Tode waren. Es ist Valhalla. So riefen unsere Ahnen, die Mapuches, die Riesen dieser Erde, den Stern der Hochzeitsheimat, des verlorenen Ursprungs, des Paradieses von Avalon, vom Exil dieser harten Erde der neuen Sonne aus an. Die Wächter der Morgendämmerung, die Pilger der Sehnsucht, die Wanderer der Morgenröte, die Krieger des Ordens von Wotan Luzifer. O Morgenstern, o Yehue, Quetzalcoatl, Luzifer Wotan, ihr, er, Irmin, hülle mich ein in dein tiefes, benetztes Licht, lasse deine Blütenblätter aus Licht wie aus einem Herbst von dem Himmel auf mich fallen, begleite mich in meinem Krieg, in meinen Kämpfen, damit ich eines Tages siegen und dich rächen kann. Heil. Der Mensch. Die ältesten Bewohner des Landes des Morgensterns waren die Riesen, doch sie sind schon gegangen. Unsere Aufgabe ist es, sie wieder zurückzuholen, zusammen mit dem untergegangenen Kontinent, mit der Scheide des Schwertes, das Lemuria, das südpolare Hyperborea, zusammen mit einer anderen Sonne. Die spanischen und englischen Seefahrer des 16., 17. und 18. Jahrhunderts behaupteten, dass sie in Patagonien und Feuerland eine Rasse von Riesen vorgefunden hätten. Zeichnungen und Radierungen zeigen die Seeleute neben enormen Eingeborenen, die auf sie herabschauen. Doch der Herr jenes Landes war zu Zeiten der spanischen Eroberung der Mapuche, den die Inkas Araucaner nannten, was so viel wie Aufrührer heißt. Die Spanier haben diesen Namen bevorzugt gebraucht, sich auf diesen Eingeborenen beziehend, der fanatisch um seine Erde und seine Freiheit gekämpft hat. Der Araucaner, der authentische Mapuche, hat nur zwischen den Flüssen Aconagua und Tolten gelebt, Hier befanden sich auch die Picunches, die Pehuenches und weiter südlich die Huiliches, letztere aus der argentinischen Pampa stammend. Der Huiliche ist ein langschädliger Indianer. Der spätere vermischte, involutionierte Araucaner ist rundschädlig. Der Pehuenche ist ein patagonischer Mestize und misst etwa 1,78 Meter. Der Mapuche war nicht größer als 1,72. Die Araucaner waren patriarchalisch, die Pehuenches halb matriarchalisch. Alles dies, wir wiederholen es, zur Zeit der Ankunft der Spanier und im Durchschnitt gesehen, da es Chronisten gegeben hat, die behaupten, unter den Araucanern ganz verschiedenartige Typen angetroffen zu haben, große mit regelmäßigen Gesichtszügen und sogar blonde mit blauen Augen. Sicherlich war der Cacique Cari ein solcher, sofern er wirklich existiert hat. Es gibt einen seltsamen Ausdruck in Mapuche, Re-Chi, als reinrassiger königlicher Mensch von Adel bedeutet. Vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit, im Fernsehen einen Araucaner zu sehen, der behauptete, dass sie weiß und arischer Rasse seien. Das hat meine Aufmerksamkeit mächtig geweckt, so dass ich mich der Behauptungen von José Toribio Medina und Claudio Gay erinnerte. In Die Eingeborenen von Chile schreibt José Toribio Medina, dass ein Dominikanerpater, Fray Gregorio Garcia, nach dem Ursprung der Indianer in der Neuen Welt forschte, sich auf Chile beziehend gesagt hatte, die ersten Bewohner dieses Landes seien Friesen oder Bewohner von Friesland gewesen. In Anbetracht der Geschicklichkeit der friesischen Seefahrer ist es nicht schwer daraus zu folgern, dass die Indianer Chiles und Perus von den Friesen abstammen. Medina zitiert nach Ercilia, daran erinnernd, dass die Indianerin Glaura ihm versichert habe, dass sie eine Nachfahrin des alten Blutes aus Friesland sei. Seinerseits sagt Gay in seinen Dokumenten, die Indianer von Valdivia waren weiß und alle ihre Frauen sehr schön. Weder Medina noch Gay haben die Chronik der Oralinda gekannt, in der von einem friesischen Seefahrerkönig mit Namen Inka berichtet wird, der nach Amerika segelte und nicht wiederkehrte. Möglich, dass die Araucaner Atumarunas aus der Zivilisation von Tiahuanaco waren, die in einem brudermordenden Krieg oder durch das Mestizentum untergingen. Ercilia wird alte Kenntnisse durch seine Informantin, die Indianerin Glaura, erhalten haben und, sich dafür begeisternd, sein nordisches Epos, die Araucanerin, geschrieben haben, in welchem er recht eigenwillig eine Reihe heldenhafter Waffentaten mit Namen ganz klaren germanischen Ursprungs mischt, wie jene Fresia, die Frau des Kaupolikan, die niemand anders sein kann als die Göttin Freya der Friesen, der Asen und der Warnen. Die Art Walküre Brunhild in der Dichtung des Don Alonso, wie die Tochter des Wikingers Erik der Rote in Wienland mit Namen Freydis, eine Art Amazone, deren kriegerische Heftigkeit die Eingeborenen vertreibt. Fresia erscheint mit einigen dieser Eigenschaften in Die Araucanerin. Graf Gobineau behauptete, dass die Lyrik, die Dichtkunst, die Literatur ein Ergebnis der Vermischung mit der schwarzen Rasse ist. Doch die gewaltige epische Dichtung, das Heldenepos, die kosmogonische Poesie und der Bardengesang sind das Produkt der arischen, nordischen, polaren Seele. So auch die Dichtkunst der Minnesänger. Deswegen hat Ezra Pound seine Gedichte Lieder genannt. Literatur für Literatur, Kunst für Kunst, alle diese literarische Produktion verbreitert sich vom 18. Jahrhundert an. Sie wurde möglich durch die Vermischung der Katharer, Templer und der Minnesänger. Sie ist das Werk der Untermenschen des Mestizentums, in welcher der Schwarze vorherrschte. Sie hat ihr Schöpfungszentrum in dem lateinisierten Frankreich und breitet sich wie ein Ölteppich über die Ozeane aus, der Roman, die Dichtkunst, die Scheindichtung. Es sind nur wenig Völker, die sich an einer epischen Dichtung begeistern, wie die Araucanerin von Don Alonso de Ercilla und Zungina, kriegerischer Minnesänger. Und Chile hat ihn verdient. In diesem Land sind die Literaten, die Versemacher nicht gediehen, bis Ende des vergangenen Jahrhunderts und reichlich im jetzigen. Es war ein karges Land. Wir möchten es wagen und es arisch nennen in Bezug auf Historiker und auf das eine Heldenepos, die Araukanerin.